Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Radio Auslandsdienst hier bei Radio Helsinki. Heute ist unser Gast Daniel Heim, der extra aus Wien angereist ist und uns viel über Polen erzählen wird. Wir sprechen mit ihm über Gedenkdienst in Polen und wir haben heute einen besonderen Teil, da wir heute auch über die Sondergemeinderatssitzung anlässlich 70 Jahre Weltkriegsende sprechen werden. Mitte Mai ist es schon, wie die Zeit vergeht, die 7. Sendung von Radio Auslandsdienst, heute an diesem Freitag, dem 15. Mai 2015. Um 18 Uhr. Wir haben heute besonders viele Gäste hier im Studio. Ich möchte mal so eine Vorstellung machen. Und zwar übernimmt heute ein bisschen unterstützend bei der Technik ist heute Andreas Gnedlig, ein Spezialist des Bayerischen Rundfunks, der anlässlich der Radiotage, die momentan stattfinden in Zagreb, Maribor und in Graz, uns hier ein bisschen unterstützt. Dann haben wir als Zuhörer Alex Klar aus Passau, noch mehr Bayern hier, der auch ein bisschen uns beraten hat bei der Auswahl der Musik. Dann haben wir natürlich den Moderator neben mir, Markus Wohlkönig. Ja, hallo, grüß euch. Und natürlich möchte jetzt die wichtigste Person des heutigen Abends ist Daniel Heim. Ich freue mich, hier zu sein. Er hat ein Jahr in Auschwitz verbracht, nicht verbracht, und zwar auf Polnisch Oświęcim. Mhm. Und wir werden vor allem mit ihm heute darüber reden, wie es so ist, in der Stadt zu leben, die eigentlich nur für DNS-Kriegsverbrechen bekannt ist. Genau, ja. Leider. Genau. Und das wirst du noch erklären, wieso leider. Wir werden mit ihm außerdem sprechen über die Erfahrungen mit dem Land Polen, das heißt über die Küche, über die Religiosität der Polen, über, ich weiß nicht, alles Typische, was über Polen halt so zu erzählen gibt. Und natürlich da ganz im Fokus steht natürlich die Arbeit. Und wir haben auch einen Sonderteil heute anlässlich 70 Jahre Weltkriegsende, wo zwei Gedenkdiener unseren Verein präsentiert haben. Das werden wir jetzt auch noch gleich vorstellen, aber jetzt beginnen wir gleich. Und zwar Markus hat ein paar Facts über Polen, das kannst du kurz sagen, wenn du willst. Ja, also Polen ist das sechstgrößte Land der Europäischen Union und hat ca. 38 Millionen Einwohner. Und die Hauptstadt von Polen ist Warschau und dort leben über 1,7 Millionen Menschen. Polen hat eine sehr prägende Geschichte und dadurch entwickelte das Land ein reiches kulturelles Erbe. Und Polen grenzt an 7 Staaten, an Russland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, Slowakei, Tschechien, Deutschland und im Norden an die Ostsee. Und nun noch nebenbei, die Zahl der Auslandspolen weltweit wird auf bis zu 20 Millionen geschätzt. Dann haben wir einen kurzen Übergang zu unserer alten Sendung. Vor zwei Sendungen war hier Paul Rathmeier, der in Chicago war. Und hier haben wir mit ihm geredet, dass eben die größte Community von Polen außerhalb Polens in Chicago lebt, wo es keinen eigenen Fernsehsender gibt. Mein Vermieter, der hat in Chicago studiert. Also ich kenne wahnsinnig viele Leute, die auch mal in Chicago waren. Ist auch recht bekannt als polnische Stadt sozusagen. Ja, das war sehr interessant. Jetzt haben wir das auch, diesen Übergang quasi, diese Verbindung dazu. Okay, jetzt starten wir gleich mit dem Interview, würde ich sagen. Und wenn wir sagen, wieso hast du genau Polen ausgewählt? Gab es dafür einen Grund, wieso es genau ausgerechnet Polen geworden ist, aus Oświęcim genau? Oder war das zufällig oder war das bewusst vorher schon eine wohlüberlegte Entscheidung? Das war bei mir eigentlich schon eine wohlüberlegte Entscheidung. Ich wollte den Gedenkdienst machen, weil ich im Bereich Holocaust Education und Erinnerungsarbeit tätig sein wollte im Zivi. Habe mir die Stellen angeschaut beim Verein Auslandsdienst und wollte da an eine Stelle gehen, wo ich das Gefühl hatte, viel zu bewirken. Und da war das jüdische Zentrum in Oświęcim eine Stelle, die mich sehr schnell angesprochen hat, wo man mit Schulklassen arbeiten kann, wo man einen sehr breiten Fokus in der Arbeit hat. Und gleichzeitig wollte ich aber auch in ein Land gehen, das ich bisher kaum kannte. Und da bin ich eigentlich selber ein bisschen erschreckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder den Zuhörerinnen und Zuhörern. Über Polen weiß man eigentlich fast nichts. Es ist so nah. Es ist von Vorarlberg, wo ich ursprünglich herkomme, nicht weiter weg als jetzt Frankreich oder ein anderes Land. Und trotzdem hat man so wenig im Kopf. Und da wollte ich einfach ein neues Land auch kennenlernen. Wie ging es dir mit Polnisch? Hast du das vorher gelernt oder vor Ort gelernt? Das ist doch eine komplizierte Sprache, wenn ihr dann diese langen Wörter mit den ganzen Dings, ja. Stricheln oben und unten und so weiter. Ja, Polnisch hat so seine Feinheiten mit S und Z und zischenden Lauten. Ich habe einen Volkshochschulkurs, wie der David letztes Mal in der Sendung über Slowenien auch erzählt hat, auch gemacht, der, wie auch beim David, nicht sehr viel gebracht hat, außer halt Hallo sagen zu können. Habe dann dort ein paar Stunden Unterricht genommen. Polnisch ist relativ kompliziert, wenn man noch nie eine slawische Sprache kennengelernt hat. Aber auch sonst, finde ich, kann man auch eine schwierigere Sprache gut kennenlernen. Es war bei mir im Alltag eigentlich wenig im Einsatz, weil die Arbeitssprache Englisch war und auch die meisten, oder Deutsch bei deutschsprachigen Schulgruppen. Und die meisten Freundinnen und Freunde, die ich gewonnen habe, haben auch gutes Englisch gesprochen. Also man braucht halt hauptsächlich, wenn man einkaufen geht, wenn man sonst so mit Leuten plaudert, dann kommt man schon relativ schnell rein in die Sprache. Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Sendung mir etwas schwer getan, weil ich zum Beispiel eingetippt habe, typisch polnisch. Es ist nicht wirklich etwas gekommen, außer dass sie sehr religiös sind und so weiter, was jetzt typisch polnisch ist. Was würdest du jetzt nach einem Jahr sagen, was ist für dich typisch polnisch? Also ich finde, Polen hat zu Unrecht teilweise dieses sehr konservativ-religiöse Image. Natürlich gibt es eine andere Religiosität als bei uns, das möchte ich gar nicht abstreiten. Das erste Mal, wo ich an einem Sonntag, ich habe am Sonntag auch gearbeitet, weil das jüdische Zentrum da offen hatte. Als ich auf dem Weg zur Arbeit an zwei, drei Kirchen vorbeikam, sind die Leute über die Stiege raus runtergestanden und es war kein besonderer Feiertag. Also das überrascht dann schon, dass da auch viele junge Leute in die Kirche gehen. Ich würde sagen, typisch polnisch ist eine gewisse Herzlichkeit, auch auf Fremden gegenüber, dass man auch sehr schnell willkommen geheißen wird. Und eine gewisse Heimeligkeit natürlich auch. Ja, das Essen ist sehr bodenständig. Es gibt viele sehr alte Städte, reiche Kultur. Da fühlt man sich relativ schnell wohl. Wie ging es dir mit der polnischen Küche? Was sind die Spezialitäten der polnischen Küche? Naja, was man wahrscheinlich am ehesten noch kennt, sind die Pierogi. Irgendwie scheint es in jedem europäischen Land irgendeine Teigtaschen-Variation zu geben, seien das jetzt die Kärntner Nudeln, Tortellini in Italien oder sonst was. In Polen sind es die Pierogi mit unterschiedlicher Füllung, die in vegetarischer Variante genauso herkommen wie süß, also mit Erdbeeren gefüllt. Und die sind natürlich genial. Also wenn sie hausgemacht sind von einer Oma oder von einer Freundin, dann umso besser. Aber die kriegt man auch in jedem Lidl abgepackt, um sich schnell mal in der Küche des Museums Mittagessen zu kochen. Und was war für dich generell das schönste Erlebnis deiner Polenreise? Gab es da so etwas, was dir besonders des Aufenthalts, was dir beim Herumreisen in Polen, was dir besonders da in Erinnerung geblieben ist? Was ich sehr spannend fand in Polen, ist einfach die unglaublich wechselhafte Geschichte. Polen ist eine sehr lange Zeit ein sehr zerrissenes Land gewesen, war bis Ende des Ersten Weltkrieges geteilt zwischen dem österreichisch-ungarischen Kaiser und Königreich, zwischen Preußen, also Deutschland und Russland. Und das merkt man auch, wenn man durch die verschiedenen Städte kommt, was da für ganz unterschiedliche Einflüsse sind. Ja. Also wenn ich Wien vermisst habe zum Beispiel, ich wohne jetzt in Wien, dann bin ich nach Krakau gefahren. Krakau ist nur eine Dreiviertelstunde mit dem Bus entfernt von Oświęcim. Wenn du durch die Krakauer Altstadt läufst, dann kommst du vor, wie wenn in Wien am Ring entlang flanieren würdest. Natürlich alles nicht ganz so auf Hochglanz geputzt vielleicht und vielleicht auch nicht alles so super modern, aber es hat seinen ganz eigenen Charme und das ist mir in vielen Städten in Polen aufgefallen. Sie haben sehr viel Geld investiert seit dem Umsturz des Realsozialismus, die letzten 25 Jahre sehr hart daran gearbeitet, dass das Land ein bisschen moderner, ein bisschen europäischer wird, obwohl gleichzeitig die Armut natürlich auch überall sichtbar ist. Das ist natürlich schon auch... Der Kontrast Land zu Stadt, ist dir der auch aufgefallen in Polen? Schon, ja. Also der krasse Kontrast zwischen hypermodernen Stadtzentren, Wirtschaftszentren mit dem urbanen Land, mit kaputten Straßen, mit Bauernhöfen. Ja, also auch dieser Schein trügt teilweise. Ja. Oświęcim ist eine Kleinstadt. Die ist Oświęcim, also so heißt die Stadt auf Polnisch. Auschwitz ist so groß wie Wiener Neustadt oder Dornbirn. Und ist sehr modern. Neuer Marktplatz, neue Busse im Stadtbusnetz, wovon sich viele österreichische Städte was abschauen könnten, also wo man auch super am Wochenende und abends heimkommt. Moderne Straßenbeleuchtung, WLAN an allen Bahnhöfen, das ist völlig normal in Polen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch strukturschwache Regionen, gerade am Land. Also wenn ich mit dem Regionalzug von Oświęcim nach Krakau gefahren bin, dann tuckerst du halt in einem 40 Jahre alten Teil rum, das maximal 30 km/h läuft, weil die Schiene nicht ganz gerade ist und die heizen im Winter ohne Ende, dass du in der Sauna bist und im Sommer ist es oder im Frühling sonst ist es zu kalt. Da merkt man dann schon teilweise immer wieder den Unterschied. Und natürlich, gerade in den kleineren Städten, sieht man auch die Spuren des Realsozialismus. Große Plattenbauten, Siedlungen, auch große Strukturprobleme, weil viele Städte nur auf einen Industriezweig konzentriert waren. Und da merkst du dann schon, okay, da ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt vielleicht größer oder da versuchen sie jetzt durch Kreativwirtschaft oder Ähnliches, versuchen sie irgendwie Stadtzentren wieder zu beleben. Wie ging es dir so in den ersten Wochen im neuen Land? Hast du da rasch neue Freunde gefunden, neue Kontakte? Wie ging es da eben auch mit der sprachlichen Barriere oder war das weniger das Problem? Das war eigentlich überhaupt kein Problem, weil gerade in Oświęcim ist es super nett, weil es einfach eine relativ große Community von Freiwilligen gibt. Freiwillige aus Deutschland, aus der Ukraine, aus Österreich, aus anderen Ländern, die in den verschiedenen Institutionen, natürlich auch in der KZ-Gedenkstätte arbeiten, die da sind, die einen herzlich aufnehmen, man fühlt sich sofort wohl, man fühlt sich sofort als Teil der Gruppe. Und da sind auch viele Leute, die aus der Stadt selber kommen, Polinnen und Polen, junge Leute, die gut Englisch sprechen. Da hat man überhaupt kein Problem, auch den Kontakt relativ leicht zu kriegen. Es hört sich sehr gut an, was du da in Polen erlebt hast. War ein spannendes Jahr. Und welche Städte hast du besucht in Polen? Also den meisten Leuten wird Warschau bekannt sein. Mhm. Warst du in Warschau? Ich war in Warschau zweimal. Ich war unzählige Male in Krakau, weil es einfach sehr nah ist und eine richtig coole Stadt. Die kann ich sehr empfehlen. Über Krakau werden wir dann gleich noch reden, wenn wir über Julian Sorgo. Genau, ich war in Breslau, in Wrocław, wie die Stadt heute heißt. Da war ich auch schon. Ist auch sehr schön, ja. Und ein paar kleinere Städte natürlich auch. Also gerade so das oberschlesische Kohlebecken ist sehr nah, Oświęcim ist Katowice und umliegende Städte war ich auch häufiger. Und warst du einmal an der Ostsee? So weit nördlich bin ich leider nicht gekommen. Das Land ist ja doch größer, als man denken würde. Und Krakau und Oświęcim liegen ganz im Südwesten, also so weit hoch bin ich dann nicht gekommen. Herzlich willkommen, Radio Auslandsdienst ist wieder zurück nach diesem musikalischen Ausflug nach Switschki auf den Hügel, auf den Berg. Und jetzt kommen wir zu unserem angekündigten Sonderteil. Es gibt leider keine Jingle, keine passenden Jingle dafür. Aber Radio Auslandsdienst ist auch aktuell und unterwegs in ganz Graz, in der ganzen Steiermark, auf der ganzen Welt. Und wir waren letzte Woche bei 70 Jahre Weltkriegsende bei der Sondergemeinderatssitzung des Gemeinderats der Stadt Graz. Anlässlich eben dieses wichtigen Ereignis 70 Jahre. Hier gab es eine bunte Teilnehmerliste von verschiedenen Personen, die hier gesprochen haben. Es war neben Bürgermeister Nagel, den wir uns gleich anhören werden, gab es zum Beispiel die Universitätsprofessoren der Universität Graz, Dr. Schmidt-Lechner, die hat gesprochen über die Frauen im Zweiten Weltkrieg bzw. die Rolle der Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau und eben das Frauenbild generell des Zweiten Weltkrieges. Dann der Stefan Karner, auch ein Universitätsprofessor, der hat generell über die Situation in Graz 1945 gesprochen, hat hier einen tiefen Einblick gegeben in den Ablauf der letzten Ereignisse. Das heißt, dass zum Beispiel in Graz noch weiter gekämpft wurde, obwohl schon offiziell der Krieg zu Ende war. Das ist sehr interessant, weil sich da einfach noch so letzte Verbündnisse gehalten haben. Dazu, zu den beiden, also zu Frau Schmidt-Lechner und Herrn Karner, denen gibt es demnächst Einzelinterviews, diese werden im Sommer ausgestrahlt, weil es im Juli und August keine Live-Sendung geben wird, sondern da wird es eine Art Best-of-Sendung geben, der besten Episoden aus 8 Sendungen Radio Auslandsdienst und dann speziell drin eingebaut Interviews mit diesen zwei wichtigen Personen der Grazer Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zu diesem OT-Ton, was der Herr Nagel zu sagen hat, der für alle Nicht-Grazer, der Bürgermeister Siegfried Nagel ist Bürgermeister der Stadt Graz und er hat die Eröffnungsrede gemacht. Wir haben das große Glück, uns im Herzen eines friedlichen Europas zu befinden und Gelegenheit zu haben, ein Netzwerk des Friedens mitzugestalten, weil wir auch vor 20 Jahren Vollmitglied in der Europäischen Union wurden. Ja gut, das war ein bisschen, der Ausschnitt war ein bisschen auf mich angepasst, das muss ich zugeben. Aber es ist ein Ausschnitt aus einer langen, langen Rede, die er gehalten hat, wo er eben seine Kernaussage war eben, dass die Europäische Union, dass die Grenzenlosigkeit heute ein Teil dazu beigetragen hat, was Europa ist und dass es quasi positiv ist nach 70 Jahren, dass wir zum Beispiel heute so gute Beziehungen haben zu Slowenien und so weiter. Besonders bei dieser Sondergemeinderatssitzung hervorzuheben war, dass auch der Verein Österreichischer Auslandsdienst präsentiert wurde. Und zwar wurde er präsentiert durch zwei aktive Gedenkdiener, die einerseits in Toronto, das war der Alexander Schiliszanski, und andererseits in Krakau mit dem Julian Sorgo präsentiert wurden. Diese zwei haben ein Stipendium der Stadt Graz erhalten. Das heißt, die Stadt Graz hat sie unterstützt, dass sie quasi diesen Auslandsdienst antreten können. Und anlässlich dieses Events, jetzt 70 Jahre, haben sie eben präsentiert ihre Arbeit, ihre Tätigkeiten und so weiter. Und dazu haben wir zwei Interviews am Rande der Gemeinderatssitzung geführt. Und das kommt jetzt das Originale, und zwar das erste mit Alexander Schilischanski über Toronto. Heute haben wir einen aktuellen Gedenkdiener hier bei uns und er ist exklusiv hier in Graz für eine Veranstaltung, und zwar für 70 Jahre Kriegsende. Und wir werden jetzt mit Alexander Schilischanski reden, der derzeit am Newburger Holocaust Education Center ist in Toronto. Und er wird uns jetzt sagen, was sind die Hauptaufgaben dort? Kannst du das kurz zusammenfassen? Meine Hauptaufgaben am Center sind einerseits die Arbeit mit Zeitzeugen und Holocaust-Überlebenden. Das heißt, ich setze mich mit denen auf einen Kaffee zusammen. Ich bereite sie auf die Schulklassen vor, ich höre ihnen zu. Ich höre ihnen zu, was sie zu sagen haben, und versuche dann immer Gespräche aufzubauen. Als junger Österreicher aus einem Land, aus dem sie oft vertrieben worden sind, aus einem Land, an das sie nicht die besten Erinnerungen haben. Und das ist auch Teil des Gedenkdienstes, dass wir ins Ausland gehen und ein neues Österreich präsentieren. Ein zweiter Teil meiner Arbeit ist, dass ich regelmäßig an Schulen gehe, an Universitäten gehe, an Kirchen war ich auch schon einmal, dass ich dort einen Vortrag halte, dass ich über österreichische Zeitgeschichte erzähle, dass ich über das heutige Österreich erzähle und wie wir heutzutage mit unserer Geschichte umgehen. Stichwort Geschichte, es sind genau 70 Jahre her, dass Österreich befreit wurde. Was bedeutet jetzt für dich Gedenkdienst? Gedenkdienst bedeutet für mich zwei Dinge. Und zwar einerseits, dass wir gedenken, wie der Name schon sagt, an die Opfer, an die vielen, vielen Hunderttausenden, Millionen Opfer, die vielleicht gar keinen Namen haben und die Geschichten, die wir nicht wissen. Aber andererseits bedeutet Gedenkdienst für mich auch, dass wir sicherstellen, dass wir durch Bildung und Wissen und Bewusstsein sicherstellen, dass in Zukunft derartiges nicht mehr passieren kann, dass wir Faschismus in Zukunft verhindern. Und das ist, sehe ich fast als den Hauptteil meines Gedenkdienstes an. Ein kurzes Resümee noch zu dieser Sondergemeinderatssitzung. Was hat dir besonders gefallen? Also ich habe mich persönlich sehr geehrt gefühlt, dass ich da heute sprechen habe dürfen. Es waren andere Persönlichkeiten am Rednerpult, was mich sehr geehrt hat, dass ich da als 19-jähriger Gedenkdiener auch ein paar Worte sagen darf. Und es freut mich, dass die Stadt Graz so bewusst und aktiv damit umgeht, Veranstaltungen wie diese organisiert. Und was ist deine Botschaft an die ganzen Kandidaten, an die Neuinteressenten unseres Vereins? Jetzt quasi deine Botschaft eines aktiven Gedenkdieners, der Österreich im Ausland vertritt, an die es noch vor sich haben? Ich weiß ja, wie es bei mir war. Mit 16 und 17 hat man vielleicht ein bisschen andere Sorgen und die Schule stresst einen gerade vielleicht, aber ich kann nur jedem empfehlen, dass er sich engagiert, dass er sich auch in der stressigen Zeit engagiert und aktiv im Verein mitwirkt, weil die Auslandserfahrung, das Auslandsjahr und der Gedenkdienst ist was Einmaliges, und ich kann nur jedem empfehlen, dass er das unbedingt durchzieht und unbedingt macht. Wahre Worte von Alexander Schilischanski, Jupe Radio Auslandsdienst. Bevor wir uns das zweite Interview anhören vom zweiten Gedenkdiener, von Julian Sorgo, der in Krakau war, kurz ein paar Wörter noch zur Gästeliste. Neben den Universitätsprofessoren und des Bürgermeisters war der große Ehrengast dieser Sondergemeinderatssitzung der ehemalige polnische Präsident, der erste demokratisch gewählte Präsident Polens, Lech Walesa, und Anführer auch, oder Anführer oder der Vorsitzende der Solidarność-Gewerkschaft, der den demokratischen Umbruch in Polen ab 1980 schrittweise vorangetrieben hat, natürlich auch in Kombination die Rolle der katholischen Kirche, darf natürlich auch nicht unterschätzt werden, mit Papst Johannes Paul II. Und der Julian Sorgo hat ein Jahr in Krakau verbracht, beziehungsweise genau zu seinen 8 Monate. Und jetzt verbringt er die letzten 4 Monate woanders, und wo das ist, das werden wir jetzt im Interview hören. Wir dürfen jetzt hier bei uns begrüßen Julian Sorgo. Ich habe jetzt am Rande dieses Treffens mit ihm gesprochen. Sah die Arbeit dort aus, vor Ort? Boah, die Arbeit, das gibt es viele Bereiche, die extrem spannend waren. Einerseits würde ich jetzt mal sagen, die ganz konkrete Tätigkeit im Museum, das heißt das Geben von Führungen an Besuchergruppen, zum Großteil Schüler und Schülerinnen. Das Zweite, was die Stelle für mich sozusagen wirklich ganz stark auch hergegeben hat, ist, was ich auch heute schon da bei der Sondergemeinderatssitzung angesprochen habe, das ist, dass Krakau für dieses Thema Gedenkdienst vom Kontext her extrem spannend ist. Man ist in einem ehemaligen Zentrum jüdischer Kultur, die einfach, das einfach spürbar ist. Das jüdische Viertel von Krakau ist total lebendig und total interessant und total schön. Gleichzeitig ist Auschwitz 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt. Das heißt, man ist hier eigentlich so an einem Ort, wo verschiedene Aspekte dieses Gedenkdienstes zusammenkommen. Wir haben heute hier zu Gast bei unserer Live-Sendung auf Radio Helsinki Daniel Heim, der über seinen Gedenkdienst in Oswiecim, Auschwitz, berichtet. Hattest du mit ihm da was zu tun? Ihr wart ja quasi zeitgleich im Amt sozusagen. Hattest du generell was mit Oswiecim zu tun? Also es ist ja so, dass der Daniel am Jüdischen Museum in Oswiecim gearbeitet hat. Wir hatten Kontakt vorher. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, entweder weil er Krakau besucht hat oder weil ich Oswiecim besucht habe. Ich wollte mir auch anschauen, wo er arbeitet. Natürlich war ich mehrmals in Auschwitz, also an der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, und da auch da sind wir uns begegnet, auch wegen offiziellen Anlässen, mal wegen der 70-Jahre-Befreiungsfeier mit dem Bundespräsidenten. Was bedeutet für dich Gedenkdienst? Das ist sehr spannend. Also diese Frage trifft auch zum Beispiel die Arbeit meines Museums. Wenn ich das kurz mal exemplarisch darstellen kann, das Galicia Jewish Museum, wo ich jetzt die letzten 8 Monate gearbeitet habe, hat sich einerseits zum Auftrag gemacht, von jüdischer Geschichte zu erzählen, somit den Holocaust zu kontextualisieren, also davon zu erzählen, dass hier eine Kultur verloren gegangen ist, die 1000 Jahre existiert hat in Südpolen oder in Polen generell. Und andererseits auch die Perspektive aufzumachen, der Gedenkdienst ist immer in Bezug zu Historischem, immer sozusagen das Geschichtliche ins Jetzt holt und schaut, wie können wir damit arbeiten, was können wir daraus lernen. Wir hatten heute als Ehrengast hier Lech Walesa, den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Polens und wichtigen Vertreter der Solidarność-Gewerkschaft. Hast du mit diesem Aspekt der polnischen Geschichte während deines Aufenthaltes Kontakt, das heißt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Auf jeden Fall. Dieses Thema, wie die Situation in Polen nach dem Krieg war und wie die Situation in Polen während dem Zweiten Weltkrieg war, das ist noch immer sehr präsent, wird auch stark thematisiert. Und war für mich extrem spannend. Was mir allerdings auch wichtig ist, ist, dass das für mich eine polnische Perspektive auch ist und ich natürlich eine österreichische Perspektive habe. Ja? Polen war als Land das erste Opfer der Nazis. Ja? Polen hat extrem gelitten, auch die nichtjüdische polnische Bevölkerung hat extrem gelitten unter der Besatzung der Nazis. Polnischer Boden wurde von den Nazis zum Ort der Vernichtung von großteils Juden, aber auch anderen auserkoren. Die Nazis haben Warschau niedergebrannt, zum Beispiel. Ja? Also das heißt, eine polnische Perspektive ist in gewisser Weise eine andere und auch eine komplexere, aber sie wird immer eine andere sein als meine, als Österreicher. Und zu guter Letzt noch, was ist deine Botschaft als aktiver Gedenkdiener an die ganzen, die sich noch vorbereiten, an die ganzen Kandidaten, an die ganzen Neuinteressenten, die unser Verein hat? Was kannst du ihnen auf den Weg geben, um ihre Vorbereitung intensiv zu nutzen? Also, das ist jetzt vielleicht, was ich jetzt nicht unbedingt sagen sollte, aber ich würde sagen, überlegt es euch gut, ob ihr euch auf dieses Projekt einlassen wollt, ob ihr sowas Großes machen wollt, und wenn ihr sagt, das ist was für euch, ihr entscheidet euch bestimmt dafür, dann macht das und dann zieht es durch und dann setzt euch voll dafür ein, ihr werdet extrem davon profitieren, es wird extrem spannend sein, aber überlegt euch das auch gut vorher. Zurück zu dir, als letzte Frage, was ist jetzt für die letzten verbleibenden 4 Monate noch so am Programm bei dir? Also ich habe jetzt noch die Möglichkeit, meine letzten 4 Monate an einer anderen Stelle zu leisten, nämlich an der Gedenkstätte Plötzensee, am Gedenkzentrum Plötzensee in Berlin, wo ich mit einem Gedenkzentrum zu tun habe, wo es um einen Erschießungsort oder eine Erschießungsstätte aus der NS-Zeit geht, wo vor allem Widerstandskämpfer und Kämpferinnen ermordet wurden von den Nazis, hingerichtet wurden von den Nazis. Das erlaubt mir natürlich nochmal eine vollkommen neue Dimension, einen vollkommen neuen Bereich kennenzulernen. Also ich bin extrem froh darüber, dass ich einfach auch noch sozusagen die ganzen Bereiche, die mit Gedenkdienst zu tun haben, dass ich da noch was Neues auch noch jetzt kennenlerne in den letzten 4 Monaten. Julian Sorgo, Gedenkdiener in Krakau, war das jetzt. Daniel, jetzt ein paar Kommentare von dir zu diesem Interview mit Julian. Was siehst du das ähnlich wie er bezüglich dieser polnischen Perspektive und der österreichischen Perspektive? Das heißt in Bezug vor allem auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe dann gefragt, ob er das mitbekommen hat, was nach dem Zweiten Weltkrieg auch war, aber auch natürlich auf die Ereignisse bezogen, die im Krieg stattfanden. Klar ist die polnische Perspektive eine sehr leidvolle Geschichte für die Polinnen und Polen. Der Julian hat es ja richtig angesprochen, die Nazi-Okkupation Polens war extrem grausam für alle, die in Polen gelebt haben. Für die Jüdinnen und Juden hat es ultimativ Vernichtung bedeutet, aber es sind auch Hunderttausende, wenn nicht Millionen nicht-jüdische Polinnen und Polen gefoltert, ermordet, verschleppt worden. Es gibt natürlich in Polen heute einen Blick auf die Zeit des Realsozialismus bis 1989, der auch ein bisschen, ich würde sagen, die polnische Geschichtsschreibung arbeitet daran. Es gibt auch eine öffentliche Diskussion darüber, Aber das ist ein sehr schwieriges Kapitel nach wie vor. Von manchen Polen und Polen wird es als Fremdherrschaft wahrgenommen, obwohl die Funktionäre der polnischen kommunistischen Partei natürlich aus Polen kamen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Rote Armee Polen besetzt hätte und dann wird das alles aus Moskau direkt gelenkt. Wobei natürlich da der Ostblock ein sehr integrativer Teil der polnischen Innenpolitik war, ist eh klar. Aber da wird vieles teilweise noch nicht gut aufgearbeitet. Und da gab es auch viele Fehler in der polnischen Geschichte, die polnisch gemacht waren. 1968 zum Beispiel. Für Westeuropa ist das Jahr der Studentenunruhen, beziehungsweise eine Zeit des Aufbruchs. Und in Polen bedeutet 1968, dass die polnische Regierung Jüdinnen und Juden, geframed als Zionisten unter Anführungszeichen, zum Sündenbock erklärt hat. Und da die jüdische Bevölkerung, die noch gelebt hat, und das war ein winziger Bruchteil der jüdischen Bevölkerung der Vorkriegszeit, wurde der größte Teil aus dem Land geschmissen im Endeffekt. Und das wird heute auch erst teilweise aufgearbeitet. Deswegen stimme ich da dem Julian ganz zu. Ich muss aber vielleicht noch zum Abschluss dazu sagen, ich fand es ein bisschen eigenartig, Lech Wałęsa nach Graz einzuladen zu 70 Jahre Kriegsende. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass da in Graz auch Widerstandskämpferinnen oder Widerstandskämpfer aus der Region zu Wort kommen, dass es da um die Situation hier geht, weil ich nicht der Meinung bin, dass man das jetzt vergleichen kann mit 70 Jahre Ende, Zweiter Weltkrieg, nationalsozialistische Terrorherrschaft, die österreichisch auch war. Das war auch keine Fremdherrschaft in Graz, sondern das waren Grazerinnen und Grazer, die das angerichtet haben, und das Ende des Realsozialismus in Polen. Also mit dem Vergleich tue ich mir ein bisschen schwer, so sehr wir auch die europäische Integration heute gemeinsam loben können. Da könnte was Wahres dran sein, ja. Zurück zum anderen Thema, und zwar zur jüdischen Gemeinde heute und zu Oświęcim. Du hast mir jetzt gesagt, 1968 gab es da ein Programm von der kommunistischen Partei in Polen. Kannst du uns kurz einfach schildern die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Oświęcim bevor dem Zweiten Weltkrieg, kurz vielleicht auch nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie sieht es heute aus? Die Sache bei Auschwitz oder Oświęcim ist natürlich, dass diese Stadt ein unglaubliches Stigma hat. Also wenn man Auschwitz hört, denkt man, es ist relativ klar, an was man da denkt, aber man denkt nicht an eine Stadt. Das heißt, die Arbeit im jüdischen Zentrum in der Stadt selber, wenn da Leute hinkommen, überrascht schon mal relativ viele, weil sie sagen, aha, Auschwitz, das ist auch eine Stadt. So wie man nach Mauthausen kommt und ein Dorf vor sich sieht. Ja, aha, das ist Mauthausen, okay. Und Auschwitz gibt es seit 850 Jahren. Und seit 400 Jahren gibt es ein jüdisches Auschwitz. Auschwitz hat nicht nur einen polnischen Namen, sondern auch einen jiddischen, Oświęcim. Die Stadt beherbergte vor dem Zweiten Weltkrieg 7000 Jüdinnen und Juden. Nachdem die Stadt damals kleiner war, waren das über 70% der Stadtbevölkerung. Eine unglaublich vielfältige jüdische Gemeinde, konservativ bis liberal, sehr religiös bis säkulär, Leute, die ein bisschen reicher waren, Industrielle, Deutsch gesprochen haben, Französisch am Wochenende, sehr musikalisch, bis hin zu sehr armen, nur jiddisch sprechenden Familien. Und diese Gemeinde, das erzählen wir auch im Jüdischen Museum in der Stadt selber, da kann man wahnsinnig viel daraus lernen. Und diese Gemeinde wurde völlig vernichtet durch die Shoah, durch den Holocaust. Es kamen ein paar zurück nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten größte Probleme, sich wieder einzuleben, von der Erinnerung direkt vor Ort, an dem Ort, wo ihre Verwandten ermordet wurden, bis hin zu Problemen mit Restitution, dass sie ihre alte Wohnung nicht mehr zurückbekommen haben, weil vielleicht jetzt der frühere Nachbar drin gewohnt hat und nicht mehr ausgezogen ist. Bis hin zur Implementierung des Realsozialismus, dass natürlich viele auch enteignet wurden, ins Gefängnis geschmissen wurden, wenn sie dagegen protestiert haben, sodass 1968, wie du das angesprochen hast, mit dieser antisemitischen Kampagne, die in Polen abgelaufen ist, zu dem Zeitpunkt gab es nur noch einen einzigen Juden in der Stadt. Und der ist im Jahr 2000 verstorben im Alter, im hohen Alter, und heute gibt es keinen einzigen jüdischen Bewohner mehr. Das heißt, wir, das war auch meine Arbeit, wir haben das jüdische Erbe hochgehalten, wir glauben, dass gerade Schulklassen, aber auch ältere Leute sehr viel daraus lernen können, wie vielfältig die jüdische Gemeinde dort auch war. Aber es gibt sie heute nicht mehr. Es gibt nur noch kleine Inseln jüdischen Lebens in Polen. Ich glaube, die Zahl von der jüdischen Gemeinde heute in Polen beläuft sich auf nicht viel mehr als 10.000 bis 15.000. Das ist sehr vergleichbar mit Österreich. Nur, dass die polnische vorkriegsjüdische Gemeinde halt 3,5 Millionen Jüdinnen und Juden umfasst hat. Und da ist auch in Krakau, und ich habe den Julian, wie er erzählt hat, ja auch öfters besucht im jüdischen Viertel in Krakau, das ist ein richtig tolles, auch lebendiges jüdisches Viertel, wo aber auch nur 500 bis 1000 von den ursprünglich 60.000 Jüdinnen und Juden heute noch leben. Allgemein dein Resümee von Krakau jetzt, bezogen auf die jüdische Gemeinde, aber auch allgemein als Stadt. Kannst du das kurz die Stadt präsentieren, oder was ist besonders für Krakau, was hat dir besonders gefallen an dieser Stadt? Also neben dem, und dafür finde ich die Sendung ja auch super, aufmerksam machen auf Gedenken an die Shoah und Nationalsozialismus und auch an die Opfer erinnern, finde ich ja, dass diese Stunde auch ein bisschen dazu dienen kann, Lust auf Polen als Land zu machen. Polen, das ist auch die Aufgabe. Ja. Richtig, also, ja. Und da kann ich jedem und jeder nur empfehlen, schaut mal nach Krakau vorbei. Das sind aus Graz 7 Stunden mit dem Auto maximal. Man kann aus nicht Wien, weit eigentlich. Nicht weit, nein. Also von Wien aus bin ich schneller in Oświęcim gewesen als daheim in Vorarlberg. Ja, es ist nah, es ist sehr nah. Und Krakau ist eine wunderschöne Stadt. Eine große Altstadt, ein pulsierendes Nachtleben, ein wunderschönes jüdisches Viertel, wo noch sehr viele Synagogen relativ gut erhalten sind und wo sich der Besuch einfach lohnt. Also schaut einfach mal vorbei, ich kann es jedem empfehlen. Bevor wir mit der Arbeit weitermachen, das heißt, wie deine Arbeit in Oświęcim aussah, hat Markus jetzt für uns noch einmal zusammengefasst das Wichtigste zum Auslandsdienst. Was ist der Auslandsdienst? Unser Standardteil. Ja, und zwar der Auslandsdienst kann eben als Ersatz für den Zivil- oder Wehrdienst absolviert werden und er dauert insgesamt 12 Monate. Es gibt auf allen Kontinenten Einsatzstellen und man kann sich dann eben eine Stelle aussuchen oder auch zwei, wie wir vorher gehört haben. Und man kann dann je nach Interesse sich für einen Gedenk-, Sozial- und Friedensdienst entscheiden. Zuerst zum Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen. Und nun ein paar Infos zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in 3 Aufgabenbereiche. Als erstes sind eben die Bildungsprojekte. Da befasst man sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern. Dann gibt es die Umweltprojekte, die befassen sich mit der Bewusstseinsförderung. Und dann die medizinische Betreuung und da macht man eben die Organisation von Fortbildungskursen und Krankenstationen. Und zu guter Letzt der Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Kriegsgebieten gewidmet sind. Und man versucht eben Menschen zu unterstützen, damit sie in Frieden leben können. Und nun zum Aufbau und zur Mitarbeit im Verein, das sehr wichtig ist. Der gesamte Verein arbeitet auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die eben ins Ausland gehen wollen oder von denen, die schon im Auslandsdienst geleistet haben. Auch bei der Mitarbeit kann man sich auf seine persönlichen Interessen eingehen. Es gibt verschiedenste Aufgabenbereiche. Zum Beispiel im PR-Referat oder im Übersetzungsreferat. Außerdem lernt man einiges dazu, wie man sich zum Beispiel Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält und man lernt zu hinterfragen und Reisen zu organisieren. Und nun zu den Mittwochskonferenzen. Ein wichtiger Teil der Vorbereitung sind auch die Mittwochskonferenzen. Diese finden jeden zweiten Mittwoch statt. Von 19:30 bis 21:30 Uhr. Jede Woche, in den 2 Wochen ist immer ein anderer Gast und ein Schwerpunkt. Und dann gibt es auch noch die Landesreferatstreffen und die finden einmal im Monat statt. Und hast du Interesse, so einen Auslandsdienst zu absolvieren, dann geh einfach auf www.auslandsdienst.at und ihr erhält sofort Hilfe und Informationen. Ja, und jetzt, Paul, darf ich dir noch kurz 2 Fragen stellen bezüglich dem Auslandsdienst. Wo hast du eigentlich davon erfahren, dass es den Auslandsdienst gibt? Ich habe mich informiert, ich glaube, 2-3 Jahre bevor das bei mir schlagend wurde, dass ich Zivi machen muss, welche Möglichkeiten es gibt, im Bereich Holocaust-Gedenken einen Zivi zu machen. Also habe mir Mauthausen angeschaut, auch andere Projekte, bin dann relativ schnell auf den Gedenkdienst im Internet gestoßen und den Verein Auslandsdienst habe ich dann eben kennengelernt, weil der in Vorarlberg auch regelmäßig Treffen veranstaltet und das einfach sehr zugänglich war für mich. Und wie war für dich die Vorbereitung? War es anstrengend oder? Bei mir hat sich die Vorbereitung über eine längere Zeit als vielleicht bei manch anderen gestreckt, weil ich gleich angefangen habe zu studieren und deswegen 2-3 Jahre Vorbereitungszeit hatte. Ich würde sagen, dass die Vorbereitung natürlich sehr intensiv ist, weil das Thema intensiv ist. Es ist ein sehr emotionales Thema. aber eine sehr bereichende Vorbereitung für mich war. Von Lesen von Testimonials über, was ich auch jedem empfehlen kann, einmal Simon Wiesenthal zur Hand zu nehmen, sein berühmtes Buch Recht, nicht Rache, hat mir wahnsinnig viel auch gebracht, um über diese Zeit nachzudenken und wie man danach damit umgehen kann. Genauso wie Gedenkstätten auch besuchen oder eine Synagoge einfach mal besuchen. Da kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, diese Zeit auch zu nutzen und das vielfältige Angebot, das es ja auch nicht nur im Verein Auslandsdienst, sondern allgemein in der Umgebung gibt, zu nutzen und da sich auch einzulesen und einfach auch Leute kennenzulernen, die mit dem Thema zu tun haben. Okay, danke. Heute zu Gast Daniel Heim. Wir haben schon viel gesprochen über Polen. Wie lebt es sich in Polen und wie sieht es mit der jüdischen Gemeinde in diesem Land aus? Jetzt haben wir besonders, freut es uns besonders, dass wir natürlich jetzt noch so ein bisschen sprechen können mit ihm über die Arbeit. Das heißt, was war seine Arbeit als Gedenkdiener in diesem Land? Bevor möchte ich noch besonders begrüßen die ganzen Zuhörer, die uns jetzt hier zuhören, vor allem aber die Teilnehmer der Radiotage. Ich hoffe, ihr hört euch jetzt fast alle zu und gleich beim Abendessen danach fragen. Und deswegen besonders freut uns, dass wir über 30 Leute hier sind aus Deutschland, den Niederlanden, sogar aus den Niederlanden, aus der Schweiz und aus Österreich, die mit uns an diesem Wochenende die Grazer Radioszene entdecken. Die sind hier besonders nochmal gegrüßt. Jetzt aber zurück zu unserem Thema und zurück zu Daniel. Du hast ein Jahr im Auschwitz Jewish Center gearbeitet. Was waren hier so deine Aufgaben? Wir haben es ein bisschen schon angesprochen, aber vor allem deine Aufgaben, was hast du da getan? Was war deine Arbeit dort? Das Zentrum Żydowskim w Oświęcimiu, wie es auf Polnisch heißt, ist eine private, relativ kleine Organisation, gibt es seit 15 Jahren und besteht aus einem kleinen jüdischen Museum über die jüdische Stadtgeschichte. Das ist eben das Besondere, dass es hier nicht um allgemeine jüdische Geschichte geht, sondern um die jüdische Gemeinde, die in der Stadt Oświęcim lebt. Eine kleine Synagoge, die 2000 wieder eröffnet wurde, und ein kleines Bildungszentrum, wo Seminare und Workshops veranstaltet werden. Und meine Aufgabe war es, deutsche und englischsprachige Schulgruppen, aber auch andere Besuchergruppen durch das Museum und durch die Stadt zu führen. Das heißt auch, die Stadtgeschichte näher zu bringen. Natürlich kommen alle diese Gruppen ausschließlich wegen der KZ-Gedenkstätte. Das ist auch mir klar. Deswegen war meine Aufgabe, meine Rolle, diesen Gruppen, die für 2-3 Tage in der Stadt bleiben, einfach auch weitere Perspektiven zu eröffnen. Die jüdische Perspektive der Stadt, aber auch die Perspektive des Polens nach dem Krieg, vor dem Krieg und auch die nationalsozialistische Herrschaft in der Stadt selber. Die Arbeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, war da eben Workshops zu machen und vor allem Einführungen in der Synagoge auch zu geben. Muss man sich vorstellen, dass die meisten Schulgruppen, die da hinkommen, noch nie in einer Synagoge waren. Also erst in diesem Zusammenhang mal in eine Synagoge reinkommen. Und alle waren schon mal in der Kirche, ein paar waren vielleicht auch schon mal in der Moschee, aber Synagoge wirkt für die meisten im ersten Moment sehr fremd. Und meine Aufgabe war es dann, mit ihnen gemeinsam auch ein bisschen zu erarbeiten, na, was kennen sie eigentlich schon alles in der Synagoge, was sieht man in der Synagoge, was ist vielleicht auch spannend, wo sie dann später noch mehr erfahren können. Und sonst habe ich halt im Museum sonst mit ausgeholfen, an der Rezeption sitzen, Übersetzungen machen für unseren neuen Audioguide, den man im App Store auch in Österreich runterladen kann, Ospizin, kann man sich leicht runterladen und erfährt mehr über die jüdische Geschichte der Stadt Oświęcim. Was war der Unterschied der Arbeit zwischen der Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau, das heißt vom KZ direkt, und deiner Arbeit? Was gibt es hier einen Unterschied? Habt ihr da zusammengearbeitet oder? Die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist ein riesiges staatliches Museum und hat ja im Jahr über 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das ist ein böses Wort in dem Zusammenhang, aber man muss es leider sagen, es ist Massentourismus. Das heißt, man hat auch viele Gruppen dort, die offensichtlich nicht sonderlich darauf vorbereitet sind, jetzt an den Ort der Barbarei, des nationalsozialistischen Terrors zu kommen und sich das anzuschauen. Dementsprechend ist es eine riesige Organisation mit Hunderten von Mitarbeitern und wir haben 5 Mitarbeiter im Jüdischen Museum plus 3 Freiwillige, nämlich ein Gedenkdiener aus Österreich und 2 Freiwillige aus Deutschland und aus der Ukraine. Das heißt, die Zusammenarbeit da läuft hauptsächlich darüber, dass Besuchergruppen, die zuerst die KZ-Gedenkstätte am Stadtrand besuchen, danach zu uns kommen und bei uns jüdisches Leben kennenlernen. Es gibt auch 2 Gedenkdiener, nicht vom Verein Auslandsdienst, sondern vom Verein Niemals Vergessen, in der KZ-Gedenkstätte. Die arbeiten dort vor allem in der Bildungsabteilung, aber auch im Archiv oder in der Reparaturwerkstatt, dürfen also dort keine Führungen geben, weil die staatlich zertifiziert sein müssen. Und es gibt auch zwei Gedenkdienste über den Verein Gedenkdienst in der internationalen Jugendbegegnungsstätte, also mehr oder weniger eine Jugendherberge, wo Jugendgruppen zusammenkommen können und ihr Programm dort in der Stadt Oświęcim mehrere Tage lang haben, und die begleiten das dort. Hattet ihr bzw. generell in Auschwitz viele österreichische Besucher? Kaum. Das ist ein großes Problem. Das sehe ich auch selber sehr kritisch. Das österreichische Gedenken hat sich ja die letzten 25 Jahre eigentlich gewandelt, was sehr positiv ist prinzipiell, dass man von diesem Opfermythos, den es immer noch teilweise gibt, weggekommen ist hin zu auch einem Schuldbekenntnis. Ja, es waren auch Österreicherinnen und Österreicher am Nationalsozialismus und am Holocaust massiv beteiligt. Aber das österreichische Gedenken fokussiert sich sehr stark auf Mauthausen. Wobei auch Mauthausen rückgängige Besucherzahlen hat. Das ist für mich sehr erschreckend, dass immer weniger Schulgruppen eigentlich auch nach Mauthausen fahren. Und nach Auschwitz fahren kaum österreichische Besucherinnen und Besucher. Also in der internationalen Statistik der KZ-Gedenkstätte rangiert Österreich irgendwo zwischen Brasilien und Südkorea. Ja, also es ist absurd, es fahren viel mehr italienische, spanische, schwedische Gruppen nach Oświęcim, um sich das auch anzuschauen. Eigentlich schade, dass das in Österreich einen viel geringeren Stellenwert hat. Woran liegt das, deiner Meinung? Ja, ich glaube, das, was ich vorher angesprochen habe, dass es sich sehr auf Mauthausen konzentriert, aber auch, weil ich glaube, dass die Holocaust-Bildung, die Holocaust-Education in Österreich einfach noch nicht sehr weit ist, muss man leider auch gestehen, dass da noch viel mehr gemacht werden könnte, wobei es da nicht ausschließlich um Erinnern geht. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil, an die Opfer zu erinnern, aber es geht auch darum zu schauen, okay, wie kam es überhaupt dazu, dass eine Gesellschaft fähig ist, sowas anzurichten? Das waren nämlich nicht ein paar Einzeltäter oder Psychopathen, sondern es war eine gesamte Gesellschaft, die deutsche und österreichische, die in der deutschen Volksgemeinschaft aufgegangen ist, Gesellschaft, die diesen Massenmord über Jahre hin kulminieren hat lassen und dann auch durchgeführt hat. Und da, finde ich, sollten wir ansetzen und auch in Österreich mehr investieren, das irgendwie zu hinterfragen und sich auch anzuschauen, was man dagegen tun kann, dass sowas in einer Gesellschaft nie wieder vorkommen kann. Das ist ein gutes Stichwort, nämlich für ein Projekt, was du hauptsächlich betreust, und zwar ein Projekt des Vereins Österreichischer Auslandsdienst, und zwar das House of Responsibility. Was ist dieses Projekt? Genau, das bin nicht nur ich, das sind ganz, ganz viele sehr engagierte, ehrenamtliche, junge und alte Leute, die sich um das Haus der Verantwortung oder auf Englisch das House of Responsibility kümmern. Die Idee ist, dieses Haus, das momentan nur eine Idee ist, umzusetzen in Braunau am Inn. Braunau am Inn hat auch ein Stigma als die Geburtsstadt von Adolf Hitler, der da nur wenige Monate in einem gewissen Haus verbracht hat, das in der Altstadt liegt, und dieses Haus steht heute leer. Und wir stellen uns halt die Frage, naja, was soll mit diesem Haus geschehen? Abriss kommt für uns nicht in Frage, weil damit geht auch dieses Vorurteil der Stadt gegenüber und auch das Stigma nicht weg. Das kann man nicht einfach auslöschen, indem man das Haus abreißt. Also sollte man was Sinnvolles machen. Und da kommt die Idee Haus der Verantwortung rein. Es ist keine Gedenkstätte, das wäre unpassend für diesen Ort, glauben wir, sondern es ist eine Idee, die über Jahre herangereift ist, wo es um Erinnerungsprojekte geht, wo es aber auch um die Gegenwart geht, wo es um die Zukunft geht auf mehreren Etagen, wo auch verschiedene Projekte stattfinden können. Ein Beispiel, das wir immer gerne zitieren, ist, es gibt in Österreich keine Ausstiegshilfe aus der neonazistischen Gesellschaft. Das gibt es in Deutschland zum Beispiel. Also wenn man aus Neonazi-Organisationen raus will, ein Aussteigerprogramm sozusagen, gibt es in Österreich kaum Angebote. Das könnte man da zum Beispiel auch einrichten. Aber vor allem ein Ort zu schaffen für junge Leute, sich auszutauschen um die Fragen, die wir gerade vorher angesprochen haben. Abschließend noch eine Frage, eine ganz kurze. Was ist dein Fazit des Auslandsdienstes? Ganz kurz. Für mich war der Gedenkdienst eine wundervolle Erfahrung. Ich habe wahnsinnig spannende, lustige, nette Leute kennenlernen dürfen. Aber gleichzeitig war es ein Jahr der Besinnung. Es war ein Jahr, wo ich viel dazugelernt habe. Ein Jahr, wo ich das Gefühl hatte, für ein wahnsinnig sinnvolles Projekt auch arbeiten zu können, und das in einer Atmosphäre im Jüdischen Museum in der Stadt Oświęcim, die einfach sehr angenehm war und mich auch sehr erfüllt hat in der Tätigkeit, die ich dort ausüben konnte. Würdest du Auslandsdienst also jedem empfehlen, der, ebenso wie Julian angesprochen hat, auch wirklich die Motivation hat, das wirklich durchzuziehen? Ich stimme dem Julian da durchaus zu. Man soll sich das gut überlegen. Man ist ein Jahr lang nicht nur in einem fremden Land oder in einer fremden Stadt, sondern man ist ein Jahr lang auch für ein sehr sensibles Thema zuständig. Und das ist ja auch bei mir an der Stelle so gewesen, wenn Holocaust-Überlebende vorbeischauen oder Leute, die aus Wien geflüchtet sind, 1933, 34, 35 oder wann auch immer, oder 1938 eigentlich konkreter hier vertrieben wurden, dann haben die ein ganz schreckliches Bild teilweise von Österreich, sehr berechtigt, und kommen dann in Kontakt mit einem jungen Österreicher, der das aufarbeiten will. Und das ist natürlich schon sensible Materie. Also wenn man es machen will, und ich ermutige jeden und jede, das zu machen, dann soll man sich auch ein bisschen reinstürzen, in sich darauf einlassen. Und dann kann ich das jedem nur wärmstens empfehlen. Das ist eine tolle Erfahrung. Ich danke mich, Daniel, dass du extra den Weg aus Wien hierher gefunden hast zu unserer Sendung. Und es bleibt jetzt nur noch der Hinweis auf die nächste Sendung. Die findet in 4 Wochen statt, die letzte Live-Sendung vor der Sommerpause. Das Thema ist noch nicht ganz entschieden, das wird noch bekannt gegeben auf unserer Website radio.auslandsdienst.at, hier auch demnächst der Podcast. Und als Abschluss gibt es jetzt noch einen Song. Wir verabschieden uns für heute, und zwar danke an dich, danke an Markus und danke an Andreas Knidlik für die Technik und danke auch an alle Zuhörer, insbesondere die der Radiotage. Und jetzt noch den Song Explosion Radio Edit, einen Ausschnitt zumindest davon werden wir uns noch anhören. Danke für die Einladung. Bis zur nächsten Sendung.